Telekom-Fernsprecher Isingstraße 3 an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine gepflegte Plattenbausiedlung sowie wie heißt es noch, geschützte Parkanlage mit jede Menge Gestrüpp, wobei sich in diesem Gestrüpp ein Haufen wilde Pflaumen sowie Butterbrot, Papier, Plastikmüll und andere Dinge, die unbedingt in ein Naturschutzgebiet gehören, befinden. Ansonsten, außer den üblichen Telekom-Hinweisschildern und Scheibenkratzern, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.